Gut, um was geht's denn? Es geht um einen Antrag auf Arbeitslosengeld. Sie ist ja EU-Bürgerin, ne? Seit wann ist sie Genau. denn hier in Deutschland? Seit einem halben Jahr. Seit einem Jahr. Und wir Danke. haben einen Antrag in der Agentur für Arbeit gestellt auf E301. Ja. Das wurde abgelehnt, weil nicht genügend Tage zusammenkam. Und das hat aber so lange gedauert mit der Bearbeitung über Frankreich, dass wir jetzt. Ja, ich habe vorhin gesehen, dass das so lange gedauert. Ich spreche jetzt von wir, weil ich ihn dabei bin. Okay, ich sag mal so, es gibt ja Grundvoraussetzungen für EU-Bürger, die erfüllt werden müssen, um die SGB-II-Leistung zu beziehen. Ne? Das heißt, sie müsste praktisch hier gearbeitet haben in Deutschland. Genau, und wenn sie jetzt ihre Leistung, okay, bei Arbeitslosengeld 1, da hat sie ja definitiv keinen Anspruch. Ne? Okay. Also sie hat nicht Ich meine, gearbeitet hier. bei Arbeitslosengeld 1 hatte sie ja definitiv keinen Nee, Anspruch. dieser Antrag wurde abgelehnt. Brauchen Sie Okay. den Bescheid über die Ablehnung? Noch Nee, nicht, okay. noch nicht. Das heißt, diese Grundvoraussetzung, ne, wenn sie jetzt hier keine Beschäftigung aufgenommen hat, beziehungsweise auch nicht mal einen Tag gearbeitet hat, hat sie keinen Anspruch auf SGB-II-Leistung. Okay. Aha. Ja, sie sucht. Aber ich kann Ihnen natürlich die Antragstellung nicht verwahren, Aha. bloß es ist verbunden mit sehr vielen Unterlagen, ne? Wir brauchen die Freizügigkeitsbescheinigung, da muss eine Erklärung zu den EU-Bürgern ausgefüllt werden, dann brauche ich ein Auszug aus dem Melderegister, ne, beziehungsweise die polizeiliche Meldung ist nach wie vor die gleiche, seit einem halben Jahr, Haben oder? wir. Wir haben auch die Freizügigkeitsbescheinigung. Was brauchen Sie noch? Genau, und dann noch so sämtliche Unterlagen. Wohnen Sie alleine in der Wohnung, oder? Nein, das ist eine WG. Das ist eine WG, okay. Also Untermietvertrag oder ein Hauptmietvertrag, wenn sie mit Hauptmieterin ist, dann eine Aufstellung, wie die Miete sich zusammensetzt, also ihr Anteil praktisch. Okay. Kontoauszüge, wenn sie ein eigenes Girokonto hat, der letzten 3 Monate, Okay. lückenlos, vollständig. Dann Krankenversicherung, wie sieht es aus mit der Krankenversicherung? Das ist ein bisschen problematisch, weil sie ist natürlich in Frankreich krankenversichert. Sie hat dort eine Sozialversicherung. Und diese gilt auch hier, weil die EU-weit ist. Ja, sie Ja. müsste sich aber hier vorläufig ohne, wie sagt man, also unverbindlich, sagen wir mal so. Also wird vorläufig von der gesetzlichen Krankenversicherung ausgestellt, erstmal eine vorläufige Mitgliedsbescheinigung. Okay. Also ich sag mal so, der Gesetzgeber sieht ja vor, dass SGB-II-Leistungsempfänger, das heißt halt sie, wenn sie im Leistungsbezug ist, gesetzlich versichert wird. Ne, Klar. und wir müssen ja Krankenversicherungsbeiträge und Rentenversicherungsbeiträge abführen und deswegen brauchen wir eine gesetzliche deutsche Krankenversicherung. Okay. Also eine EU-Krankenversicherung ist ja für Sie gut in dem Fall, Klar, klar. ne, weil ihr noch nicht versteht, ob sie wirklich Leistung beziehen wird oder nicht. Ne, und wenn sie Leistung bezieht, dann läuft die Krankenversicherung über das Jobcenter halt praktisch. Wir zahlen dann und sie ist dann halt krankenversichert über eine gesetzliche. Okay. Ihrer Wahl. Okay, na klar. Das heißt, es müssen jetzt erstmal im Grunde, also was Sie noch brauchen, sind die Also Sie brauchen einen Nachweis, dass Sie nur einen Tag hier gearbeitet praktisch, also weil sie hat einfach noch keinen Job hier gefunden, das ist Nee, das Problem. sie müsste definitiv gearbeitet haben. Also jetzt ein Tag war jetzt nur so als Beispiel, ne? Es gibt dann, also ich sag mal so, wenn sie jetzt einen Tag gearbeitet hat, ne, wird es ja auch so sein, entweder sie wurde gekündigt oder sie hat selber gekündigt. Ja. Und wenn sie selber gekündigt hat, hat sie sowieso keine Chance, ne? Und wenn sie gekündigt wurde, muss sie uns halt beweisen, dass sie die Kündigung nicht verschuldet hat. Ja, aber dann kriegt sie auch erstmal nur für ein halbes Jahr Leistung. Danach, nach den 6 Monaten, müsste sie dann nochmal das Ganze nachweisen hier, dass sie halt in Beschäftigung war, dann danach in diesem Bewilligungszeitraum. Okay. Sonst kann sie auch keine Leistung in Anspruch nehmen. Okay, na klar. Also bei EU-Bürgern ist es wirklich so, dass es ein Kompliziert, ja? bisschen komplizierter ist. Ne? Naja, klar, aber das ist ein bisschen ein kleiner Teufelskreis, Ja, weil. ist jetzt ohne es böse zu meinen, ich bin auch selber ausländischer Herkunft, aber sonst würde ja jeder aus dem EU-Staat hier nach Deutschland kommen, ne, und hier Leistung beantragen. Und deswegen gibt es halt diese Anspruchsvoraussetzungen, die erfüllt werden müssen, wie zum Beispiel in Beschäftigung sein, ne? Aber wenn sie eine Beschäftigung hat, dann braucht sie im Grunde kein Arbeitslosengeld mehr.